ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. وعن أبي نجيد عمران ابن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة، بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو الذي سنتكلم عليه اليوم. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. Es erzählte Abu Nujayd Imran ibn al-Husayn al-Khuza'i, dass eine Frau aus dem Juhayna stammt. Aufgrund eines Ehebruches schwanger wurde. Sie kam zum Propheten Muhammad s.a.w., gab ihre Schuld zu und sagte: O Gesandter Allahs, ich habe eine schwere Sünde begangen. Bestrafe mich also dementsprechend. Der Prophet s.a.w. ließ ihren Vormund kommen und sagte zu ihm: Behandle sie gut und bringe sie wieder zu mir, wenn sie entbunden hat. Der Vormund führte die Anweisung. Der Vormund führte die Anweisungen durch und brachte sie zurück zum Propheten s.a.w., der das Urteil sprach und ihre Besteinigung anordnete. Man band daher ihre Kleider um ihren Körper fest und sie wurde zu Tode gesteinigt. Danach leitete der Prophet s.a.w. ihr Begräbnisgebet. Umar radhiyallahu anhu bemerkte sodann: O Prophet Allahs, sie ist eine Ehebrecherin und du leistest ihr Begräbnisgebet. Der Prophet s.a.w. sagte: Entschuldigung, du leitest ihr Begräbnisgebet. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte: Sie hat in so einem Maß bereut, dass wenn diese Reue auf 70 Personen aus Medina verteilt würde, sie für alle ausgereicht hätte. Gibt es etwas Besseres, als dass sie sich selbst vor Allah, den Allmächtigen und Erhabenen, aufgeopfert hat? Wir werden inshallah einige Zeit mit diesem Hadith verbringen, biznihi ta'ala, weil das sehr schön ist. Sozusagen Hadith ist über die Reue. Hadha Hadith barakallahu fikum fi mas'alati at-tawbah wa kayfa anna al-insan idha kana mukhlisan lillahi subhanahu wa ta'ala fi at-tawbah musta'iddun lit-tadhiyati bi nafsihi min ajli an takuna at-tawbah khalisa. نجل أن تكون التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: أنها حبلى من الزنا، أنها حبلى من الزنا. قالت أصبت حدا فأقمه علي، أي أصبت شيئا يوجب الحد علي لأنها زنت. والواضح هنا أنها محصنة، أنها كانت محصنة، لأن الزاني نوعان، الزاني نوعان، الزاني من غير إحصان والزاني بعد إحصان. بارك الله فيكم. هنا أي الذي تزوج، الذي تزوج وماتت عنه زوجته أو طلقها يعني افترقا، هذا إذا زنى فعقوبته الرجم، هكذا في دين الله. أما إذا كان الرجل أو المرأة لم يتزوجا، ما تزوجا وزنيا، فالعقوبة الجلد والتغريب، الجلد والتغريب، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. فإذا بارك الله فيكم تختلف العقوبة. فالظاهر هنا أن هذه المرأة كانت إما متزوجة أو أنها مطلقة أو مات عنها زوجها وذلك زنت، فلما زنت أرادت أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أصبت حدا، أصبت حدا فأقمه علي، أي أنها يعني أتت بمعصية تستوجب العقوبة، عقوبة الزنا، وقالت له إني حبلى من الزنا. وطبعا هي حبلى من الزنا، هي التي أصابت الحد، ما ذنب الجنين؟ لا ذنب له الجنين. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بوليها وقال له أحسن إليها، شوف أحسن إليها، ما قال له اقتلها ولا قال له اذبحها، قال له أحسن إليها، فإذا وضعت فأتيني، إذا وضعت فأتيني. نقف هنا لنترجم ثم نعود بارك الله فيكم لنكمل حتى ما يصبح ملل. بارك الله فيكم. dieses Hadith ist bezüglich erstmal der Reue. Das wird wir reden in diesem Hadith, was für uns wichtig ist, den letzten Satz, der letzte im Hadith. Und zwar, sie hat eine Reue gezeigt, wenn man diese Reue auf 70 Leute verteilen würde, von den Leuten der Medina, dann wird das aufgeteilt auf diese 70 Leute. Und, aber diese Überlieferung hat eine Geschichte. Und zwar, eine Frau aus Juhayna hat Unzucht begangen, war Ehebrecherin. Und sie kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie hat ihm gesagt, ich habe das gemacht und ich bin schwanger. Aber von Unzucht. Das wird nicht von Heirat, sondern von Unzucht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam natürlich hat hier die Lage angeschaut, wie das war. Der hat von ihr gehört. Und hier musste man barakallahu fikum erklären, etwas, was sehr wichtig ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Oberhaupt der Muslime. Und er kann, wenn eine Sünde gemacht worden ist und diese Sünde hängt mit einer Strafe zusammen, er kann die nicht freisprechen. Er muss hier handeln, weil das Recht Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das ist kein Recht von Menschen. Und Zina ist eine große Sünde im Islam, nicht nur im Islam, sondern im Christentum, im Judentum und normalerweise bei allen Menschen ist Unzucht zu begehen etwas, was schlimm ist. Außer, dass die Menschen sozusagen ihre Fitra nicht mehr verwenden wollen in ihrem Leben. Und Zina in unserer Religion hat eine Strafe, eine Klappe. Aber wir müssen unterscheiden hier zwischen zwei Leuten oder zwei Personen. Eine Person, die verheiratet war oder geschieden ist oder verwitwet ist, der hat schon geheiratet. Diese Person, wenn diese Person Unzucht begeht, dann ist die Strafe Steinigung. Eine Person, die nicht verheiratet war, nicht verwitwet, nicht geschieden, und der begeht Sinne, der begeht Unzucht, die Strafe ist 100 Peitschen und ein Jahr sozusagen zu versperren. Das ist jetzt die Strafe in diesem Zusammenhang. Und das ist das Recht Allahs, weil diese Strafen, die kommen von Allah, die sind nicht von uns Menschen sozusagen bestimmt worden, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat das bestimmt. Diese Frau ist schwanger geworden von Unzucht. Und man kann näher merken, durch die Überlieferung, dass diese Frau entweder verheiratet war oder geschieden war oder verwitwet war. Und sie hat Unzucht begangen und sie kam zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie hat ihm gesagt, ich bin schwanger von der Sinne, von Unzucht. O Prophet, vollstrecke das Recht Allahs. Das bedeutet, was verdiene ich nach dieser Strafe, was ich begangen habe? Sollst du vollstrecken. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihren Vormund bestellt und er sagte ihm, behandle sie gut. Pass auf, das ist sehr wichtig. Der Prophet hat ihm nicht, er hat ihm nicht gesagt, jetzt töte sie oder schlage sie oder behandle sie schlecht, sondern der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, behandle sie gut, behandle sie gut, bis sie entbunden hat und dann komm wieder zu mir. Und hier, subhanallah, sieht man, wie das auch wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerecht ist. Man könnte eigentlich die Strafe vollstrecken. Aber was hat das Baby getan? Das Baby ist schuldfrei. Die Mutter hat diese Sünde begangen, nicht das Baby. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihrem Vormund, lass sie erstmal entbinden und dann bring sie zurück. إذا قال له أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. يا أخوة انتبهوا، لا شفاعة في الحدود. لا شفاعة في الحدود. يعني إذا وصل السلطان، انتبه، إذا وصل السلطان أن فلانا من الناس فعل كذا أو فعل كذا، فيجب على السلطان أن يقيم الحد. أما إذا لم يصل، يعني إنسان زنى وما وصل ذلك السلطان وتاب توبة نصوحة، يتوب الله إن شاء الله عليه. فإذا انتبهوا لهذه المسألة. وفي ذلك قصة مشهورة، قصة المرأة المخزومية، تلك المرأة التي سرقت، فجاء الناس ليشفعوا، فتكلموا مع أسامة بن زيد، تكلموا معه حتى يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. لم كانوا يعلمون أنه يحب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة حبا جما. فقالوا له يعني لو تشفع، فقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد أو بنت محمد، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا لا شفاعة في الحدود، لأنه هذا خلاص. يعني مثل هون لما يتكلموا عن القوانين عموما، يقول لك هذا القانون. لما تقول كيف أنا ما أرضى، يقول لك هذا القانون. طيب لماذا القوانين البشرية تطبق والمنزل من عند الله لا؟ أيهما أفضل، المنزل أم الذي يتغير حسب المصالح؟ والعاقل يفهم. فإذا لا شفاعة في الحد. أما الآن السؤال هو المهم، إنسان زنى، طب هل يذهب إلى السلطان ويقول له أنا زنيت حتى يقام عليه الحد، ولا ما يذهب؟ إذا ذهب وفعل مثل ما فعلت هذه المرأة فتكون توبته طاهرة نصوح. ولكن إذا أتى لأحدكم فلا يقول له اذهب إلى السلطان وقول أنه أنا زنيت، إنما قل له تب إلى الله توبة نصوحة. وأنت ما يجوز لك هنا تذهب السلطان تقول له فلان زنى، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما زنى ماعز ذهب إلى أبو بكر، ذهب إلى عمر، قالوا له توب إلى الله واسكت. فإذا بارك الله فيكم، بعد ما وكانت توبتها صادقة، بعد ما وضعت أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها، فشدت عليها ثيابها ليش؟ حتى ما تتكشف. ثم أمر بها فرجمت. والرجم هو أن ما يعني أن ترجم بالحجارة، لا كبيرة ولا صغيرة. وحكمة ذلك سبحان الله، حكمة ذلك أن الإنسان لما يزني يتلذذ جميع جسده، يعني يتلذذ بالجسد ويجد لذة بذلك الحرام، فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة. انتبه، كما هو تلذذ بالحرام وفعل شيئا حراما، فعل جريمة من الجرائم، كذلك يعاقب على هذا بأنه يعاقب كل الجسد على ذلك. فيقول أهل العلم أنه ما يرجم بحجارة كبيرة ولا يرجم بحجارة صغيرة، فإنما يرجم بحجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وفي هذا الحديث كذلك كما ذكرت آنفا جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنا من أجل تطهيره، ولكن ما يجاهر بالمعصية، يعني ما يفعل كما يفعل بعض الناس هنا، أنه يخرج أمام الناس يقول أنا أزني وأنا أسرق وأنا أفعل وأنا أفعل وأنا أفعل، أعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا من المجاهرون؟ قال الذي يفعل الذنب ثم يستره الله عليه ثم يصبح يتحدث به. الله سترك، ليش تفضح نفسك؟ فنسأل الله السلام. فالذي يتوب توبة نصوحة، ليس لازما عليه أن يذهب إلى السلطان ويقول له أنه زان، مو لازم عليه ذلك إذا كانت التوبة نصوحة. ولكن إذا أراد أن يطهر نفسه يجوز له أن يفعل مثل ما فعلت هذه المرأة. وسبحان الله، رغم أنها عاصية وفعلت هذه الجريمة العظيمة، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عاصية؟ فهذا كان سؤال عمر، قال تصلي عليها وقد زنت؟ بارك الله فيكم، der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte zu ihrem Vormund, behandle sie gut, bis sie entbunden hat. Und wenn sie entbunden hat, dann bring sie, nicht das Baby. Weil in unserer Religion derjenige, der Fehler gemacht hat, wird persönlich dafür zur Rechenschaft gezogen, nicht die anderen. Also wenn du einen Fehler begangen hast, dann musst du bestraft werden und nicht deine Kinder und nicht deine Familie und nicht deine Eltern und nicht deine Freunde, sondern du. Und wenn jemand etwas getan hat, dann ist er persönlich verantwortlich für seine Tat und nicht das ganze Volk. Aber subhanallah, man erzählt von Freiheit und Demokratie und wir sehen heutzutage, weil manche unter Muslimen etwas getan haben, dann werden alle Muslime unter Generalverdacht gestellt und die werden alle bestraft für Aktionen von bestimmten Leuten. Und dann nennt man das auch danach Freiheit. Aber schaut mal in unserer Religion. Die Frau hat etwas getan, sie wurde sozusagen zur Rechenschaft gezogen und nicht alle Leute. Und hier, barakallahu fikum, müssen wir etwas erklären. Und zwar, wenn jemand eine Sünde begangen hat und diese Sünde, es gibt Sünden, die man sozusagen bereut, indem man das nicht mehr macht, was wir von Bedingung gesagt haben, im Herzen bereut, nicht mehr macht und entschlossen ist, dass man das nicht wieder macht. Und da gibt es keine Strafen dafür. Aber es gibt Sünden, die man eine Strafe, weil das sozusagen wie ein krimineller Akt ist, da verdient man eine Strafe dafür, wie zum Beispiel Stehlen oder was die Leute heute Scharia nennen. Die wissen nur von Scharia, nur diese Sachen. Möge Allah uns bewahren. Scharia ist die Normenlehre der Religion. Das hat nicht nur Strafgesetz. Das heißt nicht nur Strafgesetz, sondern die ganze Religion ist die Scharia. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, wenn man eine Tat begangen hat, die diese Strafe sozusagen verlangt oder wahr macht, das bedeutet, man muss sozusagen bestraft werden, da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, dass man sagt, oh Allah, verzeih mir, vergib mir, oder dass man geht zu dem Richter, zu dem muslimischen Richter natürlich, und da sagt man ihm, ich habe diese Sünde begangen und ich möchte sozusagen meine Reinigung haben. Ich möchte mich reinigen von dieser Sünde, was ich getan habe. Was ist besser? Natürlich, wenn man barakallahu fikum bereinigt wird, das ist sozusagen effektiver. Aber wenn man eine richtige Reue gezeigt hat, dann braucht man nicht zum Richter zu gehen. Sondern da macht man gute Taten und bittet Allah darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt. Dazu, barakallahu fikum, eine Sache. Wenn der Richter davon erfährt, dass eine Person eine kriminelle Handlung gemacht hat, dann darf er nicht mehr freisprechen. Der darf nicht seine Augen zumachen, sagt, naja, lassen wir. Das geht nicht. Der muss hier handeln. Weil das Recht Allahs subhanahu wa ta'ala ist. Das ist nicht mehr das Recht von Menschen. Das ist das Recht von Allah. Heutzutage in den neuen Gesetzen sozusagen, die von Menschen geschrieben sind. Wir merken auch das. Du machst etwas zum Beispiel, da sagt man, ja, das Gesetz ist so. Sagst ja, aber ich bin damit nicht einverstanden. Sagt, nein, das Gesetz ist so und das muss vollstreckt werden. Da sagt man, ja, aber wenn man Probleme mit den anderen hat, da sagt man zivilrechtlich und da sagt man sozusagen Staatrecht oder das ist die Allgemeinheit. Ich weiß nicht jetzt, was das in Juristik und sowas das heißt. Aber allgemein, es gibt sozusagen ein allgemeines Recht für die ganze Gemeinschaft. Es gibt ein persönliches Recht. Es kann sein, dass man die persönlichen Rechte sozusagen aufgibt und sagt, ja, ich verzeihe. Aber es bleibt dann Allgemeinrecht oder Nationsrecht. Das muss vollstreckt werden. Und der Prophet Muhammad s.a.w. ist der Oberhaupt der Muslime. Und er hat von dieser Sache gehört und erfahren, der kann ihr nicht einfach sagen, geh. Es muss jetzt vollstreckt werden, was sie gemacht hat. Diese Frau kam, aber sie war wahrhaftig in ihrer Reue. Sie kam zurück zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, dass man dass sie richtig angezogen wird, und damit während Steinigung Teile ihres Körpers nicht gesehen werden von den anderen. Und der Prophet hat befohlen, dass sie gesteinigt wird. Und sie wurde gesteinigt. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Leichnamgebet verrichtet. Umar radhiyallahu alaihi sagte ihm: O Prophet, sie hat Unzucht begangen. Das heißt, sie hat einen kriminellen Akt begangen. Und du betest? Das war für ihn natürlich komisch. Aber das ist Barakallahu fikum, sozusagen die Barmherzigkeit des Islam. Ja, schlechte Tat begangen, aber sie hat das bereut. Sie hat das bereut. Und die Strafe wurde vollstreckt. Die Strafe wurde vollstreckt. Aber was ist die Weisheit, dass diese Steinigung in diesem Zusammenhang? Was ist die Weisheit dieser Steinigung? Barakallahu fikum, die Gelehrten sagen, diese Person, die Unzucht begangen hat, hat sozusagen genossen durch seinen ganzen Körper. Mit dem ganzen Körper hat Sina, hat Unzucht genossen, dann muss auch den ganzen Körper bestraft werden. Für diesen Genuss, was er mit dem ganzen Körper gehabt hat, wird die Strafe auch für den ganzen Körper sozusagen vollstreckt. Und das ist in diesem Zusammenhang Steinigung. Und ich muss jetzt etwas erklären, weil ich weiß, dass manche Leute meine Vorträge sehr gut und detailliert jetzt zuhören. Ja, dies gilt im islamischen Recht, und wir reden jetzt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das vollstreckt hat, und diese Strafe, Steinigung, ist bei den Juden auch übrigens, und bei den Christen. Und es stimmt nicht, dass Jesus Steinigung sozusagen gestoppt hat. Das stimmt nicht. Diese Geschichte hat man in die Bibel sozusagen reingeholt. Die gehört nicht zur Bibel eigentlich. Und die Bibelforscher sagen selber, und wenn man das merkt, die Stelle, da merkt man, dass sie immer geschrieben haben, das kommt von einer Geschichte, von dieser, der arme Paulus, oder wie hieß der? Es gibt Al-Miskin oder sowas heißt er. Deshalb, Barakallahu fikum, und wir rufen jetzt nicht zur Steinigung in Deutschland. Nicht, dass einer kommt und sagt: Ja, schaut mal, was sie erzählen, die wollen Steinigung in Deutschland. Das gilt nach Koran und Sunna, das gilt in einem sozusagen Staat, wo die islamischen Rechte herrschen. Aber hier in Deutschland sind die islamischen Rechte weder vorhanden, noch dürfen wir unsere islamischen Rechten, oder sage ich jetzt, unser islamisches Recht hier verwirklichen. Deshalb aufpassen bitte, weil manche Leute, die angeln paar Wörter. Und ich hoffe, dass diese Erklärung klar ist. Das heißt, wir reden von geschichtlichen, das wird, wie das geschichtlich ist in diesem Zusammenhang. Und wenn Sie viel kritisieren, dann sollten Sie erstmal die Juden kritisieren, weil das auch bei den Juden ist. طيب. قال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله؟ طبعا أنا تكلمت بالألماني بس بعض الكلمات. قلت: هذه الحدود، هذا في مكان تسوده الأحكام الإسلام. أما في بلد مثل ألمانيا، نحن لا ندعو لا للرجم ولا لغير للرجم. ثم هذه الأمور من عند الله سبحانه وتعالى، وموجودة في التوراة، موجودة في الإنجيل. وهم قالوا: لا، عيسى غيرها، هذا الكلام كله باطل. إنما هذه أدخلت في الإنجيل، أدخلت منهم في الإنجيل. فذاك نحن هنا لا ندعو والله للرجم في ألمانيا ولا غير شيء، حتى ما يتصيدوا، لأنه في من يتصيد، تعرفوا أنتم. إنما القضية هي، أنا أتكلم كيف كانت هذه المسألة. وفي بلد تسوده الأحكام الإسلامية، يختلف عن بلد تسوده مثل هذه الأحكام التي يضعها البشر من أجل مصالحهم، وكلنا يعلم هذا الأمر. على كل، بارك الله فيكم، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زن؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. يعني هذه التوبة التي تابتها هذه المرأة توبة صادقة. لو وسعت على 70 من أهل المدينة، من هم أهل المدينة؟ أفضل الناس، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لو وسعت التوبة عليهم لوسعتهم. يعني هي تابت توبة نصوح، تابت توبة نصوح، وتابت توبة صادقة، تابت توبة صادقة، يعني توبة واسعة. لو قسمت على 70 مذنب لوسعتهم ونفعتهم. يعني لو 70 واحد مذنب تابوا، هذه التوبة التي تابتها المرأة وسعت هؤلاء. وفي هذا بارك الله فيكم أن الذي يتوب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. جادت بنفسها لله، جادت بنفسها لله، يعني قبلت أن تذهب بنفسها وتعلم أن عقوبتها الرجم حتى الموت، قبلت بنفسها هذا الأمر حتى تكون تائبة وحتى تخلص التوبة لله سبحانه وتعالى. وهنا بارك الله فيكم مسألة مهمة، ألا وهي الذي يقام عليه الحد في الدنيا هي شفاعة له يوم القيامة. يعني اللي يقام عليه الحد في الدنيا خلاص، يعني إنسان تاب وقيم عليه حد، تاب خلاص راح ما يسأل إن شاء الله، يعني ما يعاقب ولا يعذب يوم القيامة على هذا الذي تاب منه، لأنه الحد شفاعة وكفارة للذنب إقامة الحد عليه. بارك الله فيكم. دبقوا في محمد صلى الله عليه وسلم بودفون عمر قفخات وعمر شو اللي أبقوا فيه أبقوا فيه دو بيتست دو فريستش لايسنام جبيت خطس السي تسي ونصغت بغنجن هاب عمر. دي بروفيت زارت إيم Sie hat eine Reue gezeigt, wenn diese Reue auf 70 Leute von Medina verteilt wird, dann wird sie sozusagen umfassen. Was bedeutet das, Barakallahu fikum? Das bedeutet, wenn 70 Leute sündig sind und die tun Sünden, und diese 70 Leute, die zeigen Reue, ihre Reue umfasst die 70 Leute. Und die Leute von Medina sind die besten Leute. Das heißt, diese Frau war wahrhaftig. Sie wollte wirklich gereinigt werden von dem, was sie getan hat. Und das ist der Mensch. Der Mensch macht manchmal Fehler. Aber eines Tages sagt der Mensch, ich sage, ich mache sehr viel. Das ist nicht schön, was ich tue. Sagt, oh Allah, verzeih mir, vergib mir. Und bei dieser Frau, was hat sie zusätzlich gemacht? Nicht nur, oh Allah, verzeih mir, vergib mir. Und dass sie das bereut hat, sie ging mit ihren Füßen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte ihm, reinige mich von meiner Sünde, ich habe Unzucht begangen. Und sie wurde gesteinigt. Der Prophet sagte, Umar, was willst du Besseres, als was sie getan hat? Sie hat Jele für Allah subhanahu wa ta'ala geopfert. Das bedeutet, sie wusste, dass sie gesteinigt wird und trotzdem hat sie das getan. Und wichtig ist hier, etwas zu verstehen, und zwar, wenn eine Strafe vollstreckt wird im Leben, dann ist das Sühne am letzten Tag. So eine Person hat eine Strafe begangen, die ein Had verlangt. Diese Person wird am letzten Tag sozusagen nicht bestraft für das, was man im Leben getan hat. Das heißt, eine Person macht zum Beispiel Unzucht, diese Person wird bestraft im Leben, dann ist das Sühne. Dann ist das Sühne für Sprache am letzten Tag. Der wird nicht mehr zur Rechenschaft gezogen für diese Sünde, was man gemacht hat. Aber unter einer Bedingung, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung gebeten hat, trotz dass die Strafe vollstreckt wurde. Nicht aber, dass man sagt, ja, trotz der Strafe mache ich noch. Dann ist diese Reue nicht richtig. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Das Hadith ist bei Muslim. طبعا هناك قصة أخرى قصة الغامدية النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارجعي حتى تضعي فلما وضعت قال ارجعي وافطمي الغلام فلما فطمته وأتت والغلام معها بكسرة خبز فأعطاه إلى رجل من المسلمين وأمر بها في قصة يعني القصة المشهورة فكذلك رجمت ذاك بارك الله فيكم القضية هي بالنسبة لنا هنا هي قضية التوبة والتائب من الذنب يعني يحاول أن يقوم بالأعمال الصالحة وأن يطهر نفسه هذا هو التائب الصادق أما التائب الكذاب هو الذي يقول تبت ويفعل تبت ويفعل ولا يهمه فنسأل الله السلام بارك الله فيكم Es gibt natürlich eine Geschichte auch mit der Frau, die Ghamidiyya, die auch so das Gleiche, das ist das Gleiche eigentlich, die Frau Al-Ghamidiyya, die auch Unzucht begangen hat und die ging zum Propheten, sie hat ihm gesagt, ich habe Unzucht begangen, denn der Prophet Mohammed, und da hat sie gesagt, ich bin schwanger, der Prophet sagte, geh zurück, bis du entbunden hast, dann hat sie entbunden, dann kam sie zurück zum Propheten, da hat der Prophet, geh erstmal, bis du das Baby abgestellt hast, dann hat sie das gemacht und dann kam sie und das Baby hat so ein Stück Brot in der Hand. Ein Muslim hat das Baby, das Kind genommen und die wurde natürlich auch gesteinigt. Für uns ist nicht jetzt das Thema Steinigung, sondern für uns das Thema, das wichtige Thema ist, Reue zu zeigen. Reue zu zeigen und dass man immer weiß, wenn man wahrhaftig ist in der Reue, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das auch annehmen. Aber wenn man lügt, dann ist diese Person, die immer die Sünde wieder und wieder und wieder macht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So, aufpassen, barakallahu fikum, wenn jemand Sünden begeht oder wenn jemand Schlechtes macht, dann hat man die Möglichkeit, Allah um Verzeihung zu bitten, Reue zu zeigen und Allah subhanahu wa ta'ala nimmt an. Oder braucht man nicht zum Richter in diesem Zusammenhang, weil wir sowieso hier keinen islamischen, muslimischen Richter haben, der diese Strafen vollstreckt. Aber wir haben die Möglichkeit in diesem Leben hier Reue zu zeigen und wir müssen aufpassen, barakallahu fikum. Der Prophet Muhammad sagte, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Taube an von denjenigen Muslimen, die nicht diese Sünden offenkundig machen. Das wird, wenn jemand Sünden begeht, offenkundig, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das nicht sozusagen, die Reue nicht akzeptiert, wie derjenige, wal'iyadu billah, der Abend etwas macht, nachts etwas macht und am Tag spricht, ja, ich habe das getan und das getan. Und wir sehen manche Muslime heutzutage, auch speziell in diesen Ländern, der kommt öffentlich vor allen Leuten, der sagt, ja, ich bin Muslim, aber ich trinke Alkohol und ich esse sein Fleisch und ich habe eine Freundin und so weiter. Der erzählt davon und der ist froh. Der weiß nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm tun wird in diesem Leben. Und dann am letzten Tag, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bereuen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute zum richtigen Weg bringen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Leuten sozusagen recht leiten, dass sie Reue zeigen. Und natürlich wir können nur den Leuten sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und mehr haben wir nicht. Also wir sind nicht die Leute, die Strafen vollstrecken. Wir dürfen sowieso nicht. Und wir sind nicht im Wald, dass wir selber uns zu Richter nennen. Salam barakallahu fikum. Wir können nur den Leuten sagen, fürchtet Allah, macht das Gute, zeigt Treue. Das ist unsere Aufgabe. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri. Man al-mujahirun? Alladhi yaf'al al-dhanba thumma yasturu Allah alayhi thumma yusbih yatahaddath bihi. Lakin tabi al-insan ya akhwa. As-sadiq ma'a rabbihi huwa al-insan alladhi yatub ila Allah subhanahu wa ta'ala wa yakun sadiq fi tawbatihi. Amma al-kadhib huwa alladhi يتوب فقط شكلا ويرجع إلى المعصية والأنكى من ذلك والأسوأ من ذلك والعياذ بالله أن بعض الناس يجاهر بالمعصية وهو يعني سعيد بذلك يعني يقول لك بل قد يطلع بالتلفزيون ويقول نعم أنا مسلم ولكن أنا أزني وأنا أشرب الخمر وأنا أكل خنزير وأنا عندي كذا وعندي كذا وكان فرحان يعني يتكلم بهذا ومبسوط وهو لا يدري كم ولا حول ولا قوة إلا بالله من الإثم وكم عظم هذا الإثم الذي يقوم به. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء وأن يرشدهم إلى الحق وأن يتوب عليهم. وننتقل إلى الحديث الذي بعده. طيب wir kommen inshallah zu dem nächsten Hadith. عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. حديث عند البخاري ومسلم. Wir kommen zum nächsten Hadith, inshallah. Und das ist auch der letzte Satz. Für uns ist der letzte Satz des Hadithes wichtig. Und so Ibn Abbas und Anas ibn Malik überlieferten, dass der Prophet Muhammad SAW sagte, wenn der Sohn Adams ein Teil voller Gold hätte, wäre er auf zwei erpicht. Und nichts würde seinen Mund stopfen als Erde. Doch Allah wendet sich jedem reumütigen Sünder zu. Das bedeutet, Barakallahu fikum, an al-insan bi tab'ihi لن يشبع من المال يريد المال ولو كان له واد واحد لابتغى أي لطلب واديا آخر من ذهب ولو كان لو أعطيه واديا آخر لطلب الثالث. والحديث أتى بروايات فظيعة حقيقة سبحان الله من ناحية يعني انظر إلى, إلى, إلى, إلى, إلى عظمة الكلام هنا في رواية ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وفي رواية ولا يمله فاه وفي رواية عينه. الإنسان ينظر ويأكل ويتكلم يعني يأخذ بالفم يأكل وبالبطن عنده شهوة ويرى. فهذه الثلاثة هي التي تجعل الإنسان شهوات والأصل فيها شهوة البطن وشهوة الفرج تجعل الإنسان أنه يريد أكثر ولا يشبعه آخرا إلا التراب. ما معنى التراب هنا؟ الموت لما يوضع في القبر خلاص يشبع أنا ذاك ما عاد في يطلب. فلو أعطي واديا من ذهب وهذا قال الصحابة فيه أنهم كانوا يعدون عن أبي رضي الله عليه أبي بن كعب قال كنا نعد ذلك من القرآن هذا كنا نعد من القرآن حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ولكن هنا يتوب الله على من تاب. فمن تاب من سيئاته ولو كانت هذه السيئات بما يتعلق بالمال لتاب الله سبحانه وتعالى عليه. الذي يتوب من السيئات سواء كانت بالمال سواء كانت بالنفوس سواء كانت بهذه الأمور فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه سبحانه وتعالى. أي أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. ديس حديث erklären wir schnell. Und zwar, wenn der Sohn Adam ein Teil voller Gold hätte, würde dieser Sohn Adam sich noch ein Teil wünschen. Und wenn er zwei bekommt, dann wird er noch drei wünschen. Der Sohn Adam ist immer gierig. Und der möchte gerne noch Geld und Geld haben. Und der Sohn Adam, der wird alt der wird alt und älter, und mit ihm wächst auch die Liebe zum Geld, zum Vermögen und die Liebe zum Leben. Der will länger leben und er will reicher werden. Aber am Ende, was kann ihn satt machen? Was kann ihn satt machen? Die Erde. Das heißt, wenn er stirbt. Wenn er stirbt, dann bekommt er Erde in seinen Mund und in seinen Augen und in seinen Bauch. Übrigens, das Hadith kommen diese drei Wörter. Der Prophet sagt einmal, und mich würde sein Mund stopfen als Erde und nicht würde sein Bauch stopfen als Erde und nicht würde seine Augen stopfen als Erde. Diese drei. Weil der Mensch guckt und der isst durch seinen Mund und der hat sozusagen Begierden durch seinen Bauch auch. Und es gibt zwei Hauptbegierden. Zwei Hauptbegierdengruppen sozusagen. Shahwat al-Batn, Bauchbegierde, und Shahwat al-Farj, das bedeutet Geschlechtsorganbegierde. Das wird man verlangt nach diesen zwei Sachen. Und was ist die Sättigung eigentlich? Wann wird man satt? Wenn man stirbt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt, subhanahu wa ta'ala. Wenn man Allah um Verzeihung und Vergebung bittet, dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala, vergibt Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn das auch mit Vermögen zu tun hat, was man von Sünden begangen hat. Und das ist der Sinn. Der Sinn für uns ist, wa yatubu Allahu ala man tab. Das ist für uns, barakallahu fikum, wichtig in diesem Hadith, weil wir über Reue sprechen. Das bedeutet, wenn jemand reumütig zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Reue annehmen. Das heißt, wenn das auch bezüglich Geld ist, wenn das auch bezüglich, sage ich jetzt, schlecht ist, aber wir müssen aufpassen. Das ist immer mit dir selbst. Aber wenn du die Rechte von den anderen genommen hast, dann gibt es noch eine Bedingung für die Reue, und zwar, du musst ihnen ihre Rechte zurückgeben, weil Allah subhanahu wa ta'ala gerecht ist. Die Sünden sind drei. Die Sünden sind in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, drei. Sünde zwischen dir und Allah. Sünde zwischen dir und deiner Psyche, das bedeutet, mit dir selbst machst du das. Und Sünde mit Menschen. Mit anderen. Mit anderen. Wenn du Reue zeigst, dann musst du diese Leute um Verzeihung bitten. Du musst ihnen ihre Rechte zurückgeben. Sünde zwischen dir und Allah, subhanahu wa ta'ala, dann sagst du, dann musst du Reue zeigen zwischen dir und Allah. Und Sünde zwischen dir und sozusagen zwischen mit dir selbst, dann musst du diese natürlich auch Reue zeigen und du musst das verlassen, was du machst von schlechten Taten in den drei Kategorien. Aber barakallahu fikum, wichtig ist hier zu verstehen, wenn man auch schlecht gemacht hat, dann hat man noch die Möglichkeit, Allah um Verzeihung zu bitten. Man darf die Hoffnung nicht verlieren, aber man darf auch die Hoffnung nicht ziehen, nicht sozusagen dehnen. Später. Ubay ibn Ka'b sagte, radwallahu alayhi, er sagte, wir haben dieses Wort vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Koran angesehen, bis Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-Takathur herabgesandt hat. Al-Hakum al-Takathur hatta zurtum al-Maqabir. Bis diese Surah herabgesandt hat, das ist klar, ihr beschäftigt euch mit Vermehren, mit Vermehrung an Vermögen und an Kinder, bis ihr stirbt. Und das ist die Sache. Der Mensch, der hat Begierden, der ist gierig, der will mehr, bis dieser Mensch stirbt. Und wenn dieser Mensch stirbt, dann kommt er unter den Boden und dann hat sozusagen sein Mund oder wurde sein Mund Sein Bauch, seine Augen wurden gestopft mit der Erde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Al-Hadith al-Khamis wal-Ishri wal-Akhir fi hadha al-Bab an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulayn يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه سبحان الله الحديث يضحك الله إلى رجلين وهنا إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى البارح ماذا قلنا؟ في صفات الله شو قلنا مبارح قلنا يضحك العبد يضحك الرب هل تقارن هل تشبه هل تمثل لا تقول الله يضحك هذا لله يليق به والعبد يضحك يليق به إذن إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى كيف يضحك الله أعلم الله سبحانه وتعالى ما إنما الله الله الإنسان إنسان ما تقارن ما تشبه ما تمثل ما تكيف وانتهى ولا تؤول ناس قال لك يضحك معناته يبارك أو ينعم هذا كله باطل إنما هنا الله سبحانه وتعالى يضحك أي له صفة الضحك بس ما معنى الحديث عموما سيأتي إلى رجلين يلتقيان في الجنة هذان الاثنان يدخلان الجنة فالواحد يرى الآخر يقول له أنت قتلتني يعني أنت قتلتني في الدنيا وأنت دخلت الجنة يقول له أنا يا أخي قتلتك وكنت كافر وكنت أنت مسلم فبعد ما قتلتك أنا دخلت الإسلام بعد ما قتلتك دخلت الإسلام فالله سبحانه وتعالى غفر لي وقتلت في سبيل الله فدخلت الجنة فيضحك الله سبحانه وتعالى من هذا من صنيعهما سبحان الله وهذا فيه دليل على أن الكافر تفضل على أن الكافر إن تاب فإن الله يتوب عليه والإسلام يجب كل شيء قبله يعني كل شيء قبله الإسلام خلص يجبه أن يهدمه والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب إذن بارك الله فيكم إذا كان الله سبحانه وتعالى يتوب على الذي قتل 99 نفس ويتوب على الذي قتل والذي زنى والذي أخذ أموال الناس إذا تاب توبة نصوحة فيا أخوة أبواب التوبة أبواب التوبة مفتوحة والإنسان المسلم يتوب قبل الموت لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها أو غرغر العبد فإن التوبة لن تقبل فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوبة ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المتقين من التائبين بارك الله فيكم حديث فونز وانسك und das letzte in diesem Kapitel Das letzte in diesem Kapitel. Und zwar Abu Huraira überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, in der Riyad al-Salihin, die Übersetzung ist falsch. Die Übersetzung ist falsch. In Riyad al-Salihin, die Übersetzung ist falsch auf Deutsch. Hadith 24 ist das bei euch. Hadith 24. Die sagen hier, Allahs Freude über den Märtyrer und seinen reumütigen Mörder ist groß. Das stimmt nicht. Das ist nicht so. Das ist wal'iyadu billah. Das ist wal'iyadu billah. Untreue in der Übersetzung. Das ist untreu, dass man sowas übersetzt. Weil das, was anders hier steht. Was steht? Allah subhanahu wa ta'ala lacht. Yadhak. Allah subhanahu wa ta'ala lacht. Und wir haben gestern gesagt, wenn wir sagen, Allah lacht, das heißt, etwas, was seiner Majestät zugeschrieben ist. Das ist Lachen, was seiner Majestät zugeschrieben ist. Du darfst das nicht vergleichen mit Menschen. Aber weil diese Leute sozusagen mit Menschen verglichen haben und die denken, wenn sie sagen, Allah lacht, dann werden sie Allah wie die Menschen sozusagen vergleichen. Deshalb machen sie metaphorisch oder die geben eine andere Bedeutung. Und das stimmt nicht eigentlich. Yadhakullah, Allah subhanahu wa ta'ala lacht, heißt das. Lacht bezüglich zwei Leute, zwei Männer. Einer, die sich im Paradies treffen. Die sich im Paradies treffen. Einer hat für die Sache Allah gekämpft und er wurde getötet von dem anderen. Dann der andere zeigt Treue. Und er wird auch für die Sache Allah getötet als Märtyrer und er kommt ins Paradies. Dann treffen sie sich natürlich, diese zwei Personen, im Paradies. Der sagt ihm, du hast mich getötet und du kommst ins Paradies. Der sagt ihm, ich habe dich getötet, dann habe ich Reue gezeigt und ich habe für die Sache Allah gekämpft und ich wurde auch getötet und Allah subhanahu wa ta'ala hat mich auch zum Paradies gebracht. Allah subhanahu wa ta'ala lacht diesbezüglich, barakallahu fikum, dass diese Leute, dass diese beiden Personen ins Paradies kommen. Und ich sage nochmal, weil das sehr wichtig ist, wir haben gestern auch im Unterricht gehabt, wenn wir eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala haben, ein Attribut, wenn das Wort gleich wie die Wörter von den Menschen sind, dann sagen wir, Allah hat seine Eigenschaften, seine Attribute, der Mensch hat seine Eigenschaften, seine Attribute, wir dürfen nicht vergleichen, wir dürfen nicht vermenschlichen und wir dürfen auch nicht metaphorisch interpretieren. Wir dürfen nicht sagen, ja, das heißt nicht so. Das heißt, Allah lacht und der Mensch lacht. Lachen von Allah ist seine Eigenschaft. Und Lachen eines Menschen ist seine Eigenschaft. Du kannst das nicht vergleichen. Und wenn jemand sagt, wie lacht Allah? Du sagst, Allahu A'lam. Wir wissen das nicht. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Weil manche Fehler in Aqidah haben, Fehler im Glauben, Grundlagen haben, wegen dieser Sache. Weil sie nicht verstanden haben. Wenn sie sagen, ja, wenn wir sagen, Allah lacht und der Mensch lacht, dann vergleichen wir Allah mit Menschen. Das stimmt nicht. Wir haben nicht verglichen. Die Eigenschaften Allah gehören zu ihm. Und unsere Eigenschaften gehören zu uns. Und wir können das nicht sozusagen miteinander vergleichen. So, barakallahu fikum. Das Schöne in dieser Überlieferung ist, dass diese zwei Leute, beide ins Paradies kommen. Trotz, dass eine Person die andere Person getötet hat. Aber die andere Person hat Reue gezeigt. Hat Reue gezeigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert die Reue. Und es gibt hier in diesem Hadith Beweis, es gibt den Beweis in diesem Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles verzeiht, was vor dem Islam war. Das heißt, wenn jemand kein Muslim war, und da hat man den Islam angenommen. Und da hat man den Islam praktiziert. Dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala alles, was vor dem Islam war. Deshalb sagen wir immer zu den Leuten, die den Islam neu annehmen, du bist neu geboren. Warum? Weil man sozusagen jetzt sündenfrei war, eine Bedingung. Wenn man den Islam praktiziert. Wenn man den Islam praktiziert. Aber wenn man den Islam annimmt und da macht man gar nicht vom Islam. Dann ist das keine richtige Reue. Aufpassen, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Wenn jemand Muslim wird, dann sollte man auch den Islam praktizieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen den Weg des Islam befestigen. Dass wir Reue zeigen und dass wir Allah um Verzeihung bitten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns schützen, dass wir keine Sünde begehen. Und wenn wir eine Sünde begangen hätten oder begangen haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, dass wir ihn subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und um Vergebung bitten und dass wir Reue zeigen. Somit, barakallahu fikum, haben wir das zweite Buch von Riyad Salihin, und das ist Bab At-Tawba, oder das zweite Kapitel Bab At-Tawba, barakallahu fikum, haben wir zu Ende geführt, und wir haben in diesem Kapitel die Bedingungen von At-Tawba durchgenommen, und dann haben wir, barakallahu fikum, ungefähr 10 Hadithe erklärt. Ich hoffe, dass man diese Hadithe lernt, und da hat man immer die Möglichkeit, die Hadithe nochmal zuzuhören im Internet. Und die sind auf Arabisch und Deutsch. Wenn ich auch Fehler gemacht habe, dann ist das von mir und von Shaitan. Und wenn ich was Gutes oder Richtiges gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich Fehler gemacht habe, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Idhan bidhalik barakallahu fikum, nantahi min al-bab al-thani min kitabi Riyad al-Salihin sharhan, wa huwa bab al-tawba, wa qad sharahna fihi 10 ahadith. فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لحفظ هذه الأحاديث. يعني هكذا صار عندنا حوالي 25 حديث، ولكن ما أعرف كم نحفظ منها الآن. فطبعا كل واحد يعمل لآخرته وليس للناس، وغدا بين يدي الله سبحانه وتعالى سنسأل عن أعمالنا، ما حنسأل لا عن فلان ولا عن فلان، إنما عن أعمالنا وعن علمنا ماذا فعلنا به. فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير. ما كان صوابا فبفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علي، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ويتقبل منا ومنكم. الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ بباب الصبر. Bab al-Sabr bi-Ibni Ta'ala. Das nächste Mal, das wird kommenden Montag, fangen wir inshallah mit dem dritten Kapitel, und das ist Geduld und Standhaftigkeit. Kapitel von Geduld und Standhaftigkeit, und das ist sehr interessant und das ist sehr wichtig. Taib, Raden, Bada Salat al-Mahdi.